nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Hallo, hier sind Annel und Jan, live aus dem Odenwald, deutsch-französische Rap- und Soul-Musik. Viel Spaß auf Coast to Coast. Hier sind Annel und Jan auf Coast to Coast. Hört euch den deutsch-französischen okay. Hip-Hop an. Éphémère Production, toujours présent, n'importe comment, ma gueule. Je te jure, j'ai trop soif de connaissances. Et pourtant, jamais j'ouvrirai un livre autodidacte dans la musique. Au moins, personne m'a appris à rapper sur un beat, à déployer la rime, à faire de mon flow une affaire de famille. Ok, je te donne une feuille de mon cahier si tu veux gratter un morceau de ta vie. Mais t'inquiète, l'ami, je regarderai pas ce que t'as écrit. De plus, de mes aînés qui est le prophète, tu pourras celui qui crie les têtes pour une recette. Allez à toi, ou celui qui garde espoir avec sa petite prod. Rite promo bâtard, toujours crew. On vit dans les modes ou les tendances merdiques posées sur les bancs. Un tribunal hip-hop en attendant le verdict et fumant ce bar sur clope. J'ai pris une lourde peine et depuis je gratte mes aventures comme des mésaventures. Issu de l'école des micro-tas bossés, j'ai défoncé la devanture de celle en argent pour prendre leur en compte. On voit la vie avec les yeux d'enfant, faillé par la peur, la soif de connaissance, tout puissant, les robes, l'obscurité a brûlé nos rétines et poignardé nos rêves. Le quotidien et la routine a fait de l'or un métronome. On voit la vie avec les yeux d'enfant, envenimé par la drogue, la soif de connaissance, mais cette époque est vraiment. Avec nos sangs et nos racines, on a vécu de nos récits. Le quotidien et la routine a fait de l'or ma métronome. Un jour on est, lundi. Encore une journée de perdu, encore un jour à rien foutre. Pour nous l'hiver s'est tendu, donc on hiberne. Et on s'enferme dans les cases, en attendant que le soleil se lève. On se défie sur la PlayStation. Le shit et l'alcool font bon ménage sur ta mentale, c'est lamentable, hein. Ce que les gens font dans cet état, c'est la matrice, ouais. L'effet du temps quand tu vieillis, ça m'attriste. Le temps te tue que tu veuilles ou non. Malgré mon âge, j'ai perdu plus de proches que j'ai reproche à me faire, c'est moche à dire, mais de ma faim je commence à me faire négatif. Même si j'avais pas ces yeux là, je suis devenu fou le jour où j'ai réalisé la vie nous met sans dessus dessous avant de finir ensemble. Laisse-moi te faire la baisse et qu'on puisse finir ensemble. Des mouvements saccadés sur de la musique dansante, une humeur tamisée. Enfin t'as crié l'ambiance. Ouais. Ouais. À casse la tienne, la vie casse ton cou. À casse un thème, l'envie de glace ton crew. À épance, avant de se faire écrouer, merde. Putain, trop de chaîne, cherche leur butin, mon putain. Réussir dans le rap, même s'il faut que j'en bute. Je sais que la roue tourne, la roue je tourne. Le 1-8 à retourner, 20 mois ça fait tourner. Le joint en masse, j'amasse les méfaits. Bref, certains taffent pour des bifs en clair. Cherche leur devenir, au clair de lune. Cherche un avenir, t'inquiète, on y vient. On y va, et on tombe dans le mauvais chemin. On suit les routes condamnées, on pense aux frères condamnés. Ils veulent tous qu'on cané, tire le 6 depuis tout d'années. Mec c'est dément, devant la barre tu dément. On est tellement naïf la nuit qu'on se dit que la petite souris va passer. Alors on casse des dents la veille sans stresser. Sans cesse à faire couler le sang. C'est la triste réalité, mec, triste réalité. On voit la vie avec les yeux d'enfant, faillé par la peur, la soif de connaissance, tout puissant, les robes, l'obscurité a brûlé nos rétines et poignardé nos rêves. Le quotidien et la routine a fait de l'or ma métronome. On voit la vie avec les yeux d'enfant, envenimé par la drogue, la soif de connaissance, mais cette époque est vraiment trop. Avec nos sangs et nos racines, on a vécu de nos récits. Le quotidien et la routine a fait de l'or ma métronome. Le temps passe lentement, hein. Pas de dérangement en avançant, mais entends comme c'est tranquille. C'est même silence que dans les yeux des gens de ma ville. Le même silence que je brise quand je chille avec mes mots, je lâche. Avant que la rage frappe le moral, hey. Déjà dit que ce n'est pas facile. Toujours l'esclavage mental, il s'installe. Avant que tu prennes ta chance, avant que les tiens te soutiennent, la peine se venge. Pour s'arranger avec ton esprit fermé, tout ce qui t'intéresse c'est est-ce que je sais faire mes rimes, mes phrases, mon rap. Même si un moment que je passe, c'est sûr comme les images dans les textes qui grappent. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste un bruit de plus dans ce monde, hey. Juste une preuve de plus qu'on existe dans ce monde. Yeah, this is Roger Reckless, 421 München, represent 85 Speed Voss, Plastic Juggernauts in the house. So, So, herzlich willkommen bei Coast to Coast. Einige Leute haben sich heute schon angekündigt, wie ihr bereits gehört habt. Zuerst kündigen wir uns aber einmal selber an. Am Mikrofon heute Abend Adrian Barne und Franz Hahnemann. Das Stück, was wir als allererstes heute gehört haben, war Anael. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir mal Anael und Jan von Peripherique Records euch vorgestellt haben. Und dieser Anael hat jetzt sein Soloalbum, oder besser gesagt so eine, wie es so schön heißt, eine Street Tape CD auf den Markt gebracht. Und zwar über das Street Tape Records Label, das ist ein Sublabel von Peripherique Records. Die CD heißt Der feine Unterschied. Und wir haben gehört, entschuldigt mein Französisch, La Peine de Venge oder so ähnlich. Korrekt. Genau. Was haben wir heute alles für euch in der Sendung? Sehr interessant. Und zwar haben wir heute nochmal einen 4:1 Block für euch. Ihr habt ja gerade schon Roger Reckless gehört von 4:1. Und da werden wir euch ein Interview und nochmal ein exklusives Trick vorspielen. Und was gibt's noch? Zudem gibt es einige Weltmusik. Also nochmal was aus Mali in Afrika von Toumani Diapaté und Ali Farka Touré. Ganz am Ende gibt es noch frischen, knochentrockenen Drum and Bass aus deutschen Landen. Und für euch gibt es heute auch noch was zu tun. Ihr könnt nämlich heute gewinnen. Dazu natürlich am Ende der Sendung, ihr kennt das. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir haben nämlich einen sehr limitierten Preis zu verlosen. Extrem limitiert. Gut, jetzt kommen wir noch auch zu einer deutschen Gruppe. Und zwar den Reggae-Sängern Mono und Nikita Mann. Die waren vor einem Monat oder vor zwei Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, in Oldenburg im Alhambra. Ich war da zum Glück eingeladen, den zweiten Floor zu beschallen und habe dann das Konzert oder den Auftritt von Mono und Nikita Mann komplett gesehen und das hat mich wirklich von den Socken gehauen. Da waren bestimmt 500 Leute oder noch mehr im Alhambra, die im Gegensatz zu mir auch die Texte kannten und mitgesungen haben. Und ja, die haben eben so eine Soundsystem-Show gelassen. Mono und Nikita Mann an den Mikrofonen und an den Decks dahinter. Selector Tipo Tunes vom Yalla Yalla Movement aus Oldenburg. Eine sehr tighte Show und extrem viel Energie. Sehr conscious Lyrics halt, also richtig energiegeladene Texte mit Inhalt, nicht einfach irgendwas. Naja. Und da gibt ja auch schon zwei Alben von denen und war ziemlich schwer, was auszuwählen. Ich habe mich jetzt letzten Endes dafür entschieden, euch ein Lied vorzuspielen. Also euch das Lied vorzuspielen, was mir damals live am meisten reingegangen ist, mir im Kopf geblieben ist. Allerdings war das live auch mit einem anderen Beat. Trotzdem schönes Ding. Das heißt, stell dir vor. Hey. 2006, wir brauchen noch immer keine Kriege. Wieder im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Fang an zu träumen und stell dir vor, es ist Krieg. Und keiner geht hin, das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Können wir denn wirklich so tun, als hätten wir nichts gesehen? Können wir denn wirklich so tun, als wäre hier nichts geschehen? Können wir denn wirklich so tun, als wäre das immer so gewesen? Nein, nein, da muss ich nur die Zeitung lesen. Gasmassenboom, die Welt im Nostradamus warm. Und es fließt Blut von New York bis Afghanistan. Atommächte im Krieg wie Indien und Pakistan. Was sollen wir tun? Wer hat denn bloß den Masterplan? Ihr setzt auf Angst und auf Isolation. Die Versicherung ersetzen bei uns die Religion. Euer fehlendes Vertrauen wird an der Front zur Munition. Und wenn euch die Soldaten ausgehen, könnt ihr euch schon neue klonen. Doch wir haben keine Angst. Nein, nein, nein. Ihr macht uns keine Angst. Nein, nein, nein. Fang an zu träumen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Und die Mächtigen der Welt machen nur bla, bla, bla. Jeder Krieg, der bringt euch Geld und das dann Tag für Tag. Um die Festung dann zu schützen, macht ihr Rad für Rad. Ihr sagt Gerd, ihr sagt Geno und ich sag nur, geh weg, ihr macht und bla bla bla Palaver und dann fangt ihr wieder von vorne an. Bla bla bla Palaver und dann kommt ein neues Thema dran. Bla bla bla Palaver und dann setzt euch nochmal zusammen. Bla bla bla Palaver und dann fang an zu träumen. Und stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Kann man denn wirklich so tun, das gibt's Atombomben nicht? Kann man denn wirklich so tun, als wäre Rettung in Sicht? Kann man denn wirklich sagen, unsere Welt wäre gerecht? Ein Fünftel lebt im Luxus und dem Rest, dem geht es schlecht, ja. 2006 und kein bisschen schlauer, nein. Die Zeit wird knapp, ja, könnte das Ende sein? Ich glaub das nicht und damit bin ich nicht allein. Wir sind verbunden durch das Licht und werden ewig sein. Der Mensch hat keine Chance, höre ich die Experten schreien. Unsere Rasse wird das Opfer von Atomkrieg sein. So ein Quatsch, zieh die Redemption-Song von Marley rein. Um frei zu sein, müssen wir nur unseren Geist befreien. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön, ja, ja. Ich kann mich dran gewöhnen, ja, ja, ja, ja, ja. Thank you. Das Stück Aiga Bunny hat er ja die ganze Zeit gesungen. Das waren der Gitarrist Ali Faka Touré und an der Harfe Toumani Diapaté. Beide aus Mali in Westafrika. Und ich habe schon mal vor einigen Sendungen was von Ali Faka Touré vorgestellt und erzählt, dass er Anfang diesen Jahres gestorben ist. Einer der größten Bluesmusiker überhaupt. Und Bürgermeister in seinem kleinen Städtchen da in Mali. Toumani Diapaté an der Harfe, gerade eben gehört, der lebt allerdings noch und ist auch musikalisch sehr aktiv. Der ist Leader eines kleinen, wahrscheinlich gar nicht so kleinen Orchesters. Toumani Diapatés Symmetric Orchestra heißt das. Und symmetrisch ist es deswegen, weil es die traditionellen Instrumente und die traditionelle Musik, vor allem aus Westafrika, mit neuen Weltmusiken und zum Beispiel auch mit kubanischer Musik und auch mit elektronischen Beats, so von der Herangehensweise auf jeden Fall und vom Rhythmus her verbindet. Und dieses Orchester tritt, so steht es zumindest im Booklet der CD geschrieben, jeden Freitag in einem Café oder in einem Club auf, in der Hauptstadt von Mali, in Bamako, wo es dann halt Jam-Sessions gibt und wo die ihre Lieder spielen, aber wo eben vor allem auch dieser Jam-Charakter lebt und wo auch andere Musiker dazustoßen können. Auch reisende Musiker oder einfach Leute auf Urlaub oder so, die Lust haben mitzumachen. Und das belebt das Ganze dann. Und die haben da wohl auch eine sehr große Fangemeinde. Auf jeden Fall gibt es eine CD von Toumani Diapaté Symmetric Orchestra. Genauso wie das Stück vorher erschienen auf dem Label World Circuit Records. Und sehr schöne CD. Und es war auch wieder ziemlich schwer, da jetzt was auszusuchen. Deswegen spielen wir einfach das Titelstück Boulevard de l'Indépendance. Ali, Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Yes. Und wie schon angekündigt, kommen wir jetzt noch einmal zu 4:1. Wir haben ihr aktuelles Album Abenteuer hoch 3 ja vor einigen Sendungen vorgestellt. Und ich habe die Jungs aber am 25. Oktober in Lingen auf ihrer Tour zusammen mit Blumentopf vors Mikrofon geholt. Und deshalb, naja, aus diesem Anlass kommen wir jetzt nochmal 4:1 zurück. Wir hören uns zwei Teile an vom Interview. Im ersten stellen sie sich vor, erzählen etwas über ihre größten Stärken, über 58 Beats, ihr Label und inwiefern die ihre musikalischen Einflüsse oder ihre Musikalität den Rap beeinflusst. Yeah. This is Roger Reckless, 4:1 München, represent 58 Beat Voss, Plastic Juggernauts in the house. Yo, Woody, yo, der DJ. Ey, yo, Minute, es ist eine Minute von 4:1, check den Scheiß aus. Okay, eine große oder die größte Stärke von 4:1? Oh, fuck, die größte Stärke von 4:1 ist definitiv die Trinkfestigkeit. Ansonsten rappen können wir nicht so gut, nur halb gut. Auftreten können wir auch nicht. Manchmal schon halb gut. Naja, ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall eine gute Gruppe sind, die ihre Stärken im Entertainment-Bereich hat. Also das ist halt so, dass wir mit den Live-Auftritten auch angefangen haben und auch ziemlich viel aufgetreten sind. Auf jetzt die dritte Tour ist es für uns und so Live-Auftreten ist auf jeden Fall einer unserer großer Stärken. Und ja, der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, weil wir halt nicht durch das Rappen so zusammengekommen sind, sondern halt vorher schon so eher über die Freundschaft so zusammengekommen sind. Und das sind so die großen Stärken von uns. Freunde von euch sind ja auch die Macher des Labels 58 Beats und es ist bestimmt eine ganz besondere Verbindung, die ihr habt. Ja, die Frage überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich muss kurz nachdenken. Ja, doch, ja, stimmt. Es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass wir Freunde sind und auch einen Fan-Hintergrund haben alle, dass man einfach anders arbeitet miteinander, weil man sich eben gegenseitig respektiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn Konflikte da sind, dass es schwierig ist, damit umzugehen, weil es halt einfach so nah an Persönlichen ist gleich. Also das bedeutet, wenn ein Problem auftaucht und sich man dann irgendwie, ich sag's jetzt mal echt, so, wenn man sich dann echauffiert oder wenn man sich halt anfiesst und wenn man sich angiftet, so. Aber in Bezug auf eine Labelsache, dann ist es halt ganz schnell persönlich irgendwie und das ist schwierig, das zu trennen. Es ist, ich sag mal, es ist das größte Glück auf der einen Seite und es kann auch das Schwierigste sein auf der anderen Seite. Aber es ist cool. Im Großen und Ganzen ist es echt ist toll, so zu arbeiten, weil es halt wahnsinnig viel, also wahnsinnig emotionsgeladen ist. Also da weißt du dann wirklich, wenn du was hast, so weißt du dann, wenn es vorbei ist, so, okay, fertig. Ihr zwei, also die Rapper von 4:1, ihr habt ja auch als DJs angefangen. Und glaubt ihr, dass man als DJ anders rappt oder gerade in den Anfängen als einer, der jetzt nur, der weniger so diesen direkten Bezug zur Musik hatte? Also ich würde jetzt noch ein bisschen weitergehen und sagen, wir haben nicht als DJ erst angefangen, sondern eigentlich auch mit als Musiker so. Also dass jeder von uns, weißt du, wir sind jetzt nicht so die Rap-Spasten, die so außer Kick und Snare nichts kennen, sondern das geht echt um einiges weiter. Und dadurch, dass wir DJs sind, sind wir im Rap-Bereich relativ versiert. Also man kennt sich einfach aus, man kennt viele Leute, viele Flows, viele, man hört viel und jeder DJ rappt die Lieblingsplatten mit jeder. Und allein daher hast du schon ein ganz anderes Gefühl für wie was klingen muss, was du selber machst. Irgendwie, so ich sage jetzt nicht, dass du als DJ, wenn du rappst, ständig irgendwas nachmachst, überhaupt nicht, aber du hast so ein gewisses, man verinnerlicht es ja auch und du hast so ein gewisses, so eine Schwelle, wo du weißt, okay, wenn du da nicht drüber kommst, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Und von Rest von der Musik ist einfach so, dass man jeder von uns hört wahnsinnig breit gefächerte Musik so. Und das macht einen, bringt einen halt auch hin, dass man Sachen vielleicht ausprobiert oder gerade nicht ausprobiert. So. Also ich muss sagen, ich sehe uns als sehr autonome Rapper. Also beeinflusst von vielen Sachen, aber doch jetzt so, dass man sagen kann und man sich hinstellen kann und sagen, ich mache auf jeden Fall mein eigenes Ding in dem, was ich tue. So, und das ist ganz cool, weil man sich, man weiß, durch was es dahin gekommen ist, wo man jetzt ist, und ich finde es sehr, toll. Kann nicht sagen, dass ein DJ besser ist oder ein Musiker ein besserer Rapper. Ich kann nur sagen, finde ich, dass man dadurch mehr Hintergrund hat und durch den Hintergrund vielleicht ein bisschen sicherer auftreten kann. So. Und das ist vielleicht unser Bonus. Okay, dich hat es nie gepackt zu rappen? Einmal in der Realschule, aber das habe ich dann schnell wieder gelassen. Das kann ich nicht. Das ist 4:1 und ihr hört Coast to Coast. The shit is banging. Der junge Herr, der erzählt hat, dass Rappen nicht so sein Ding ist, hat gerade im letzten Track bewiesen, dass er dafür an den Turntables umso besser zu Hause ist. Das war DJ L-Rock oder jetzt auch bei 4:1 bekannt als Bodie. Der Track ist erschienen auf dem Plan 58 Album von Main Concept. Ihr wisst schon, das Freestyle Album, auf dem ja auch jeder der Plastic Juggernauts DJ Crew seinen eigenen DJ Solo Track mit seinem eigenen DJ Solo Track vertreten ist. Ich denke, ihr habt schon mitbekommen, das Interview hat so seinen ganz eigenen Style. Es war auf jeden Fall mit eins der angenehmeren. Die Jungs waren super cool drauf und wir hatten viel Spaß zusammen. Also schon mal ein unangenehmes Interview geführt, Adi? Ja. Echt? Was denn? Mit Italorino in Germany zum Beispiel. Ja, also das war zumindest sehr interessant. Okay. Aber ich hatte selten so viel Spaß. Okay. Und im zweiten Teil erzählen sie uns jetzt, wie so ein Tourtag bei 4:1 aussieht. Roger Reckless erzählt etwas über die Rap-Workshops, die er regelmäßig in München unterhält. Und wir hören noch, was der Bodie von der Strophe hält, die die Jungs in dem Track, in dem sie sich alle vorstellen, über ihn geschrieben haben. Wie sieht denn so ein typischer Tourtag aus? Also die Tourtage sind Wahnsinn immer bei uns. Also ein typischer Tourtag sieht so aus, der Bodie steht um ungefähr 8 Uhr auf und räumt entweder das Womo auf, unser Wohnmobil, und fährt dann direkt weiter, weil wir dann in der nächsten Stadt praktisch sein müssen. Und ganz wichtig ist auch, dass wir dann Strom haben und dass wir auch früh genug da sind. Der David schläft auf jeden Fall bis 4, 5, sowas meistens, und trainiert dann erstmal. Und dann direkt auf die Bühne. Und ich schlafe eigentlich auch immer ziemlich lang und dann suche ich mir irgendeinen Billardsalon, gehe Billard spielen und dann direkt auch auf die Bühne. Und danach wird gesoffen und dann der nächste Tag ist genauso eigentlich. Also jeder Tag ist eigentlich gleich. Und außer in Wiesbaden, der Off-Day, der Tag war eigentlich der krasseste Tag, den wir jemals auf der Tour hatten, weil den Tag hätte man eigentlich aus dem Kalender auch streichen können, weil das war so ein Tag, der hat nicht existiert für uns. Das war ein Tag, den gibt's nicht. Also ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie er war. Jetzt habe ich gelesen in der Info zu deinem Album, dass du so DJ- und Rap-Workshops machst und so. Willst du darüber was erzählen, bitte? Ja, gerne. Also ich mach in München, in Berg am Laim, in einem Jugendzentrum, also regelmäßige Rap-Workshops. Ja, es ist teilweise ganz, ganz, ganz nette Kinder, teilweise auch Kinder mit schwierigem Hintergrund so. Ich hasse den Ausdruck Migrantenhintergrund, deswegen sage ich ihn nicht. Und und mache das jetzt auch, weil die Stadt angefragt hat, ich habe das jetzt mal gemacht für Startklar, das ist so eine WG von straffälligen Jugendlichen, die sind so an der Grenze zu Österreich und die haben so ein Projekt gemacht mit brasilianischen Straßenkindern und mit denen habe ich das auch gemacht. Das ist echt Wahnsinn, was man merkt, so was das bedeutet. Da geht es nicht darum, um Rappen oder Rappen lernen oder was weiß ich, sondern bei so Sachen geht es dann echt mehr darum, um den Leuten zu zeigen, so, hey, du kannst auch was. Und das ist zum Beispiel auch was, so, dass es einfach mehr gibt als Dinge, für die du irgendwie Kohle brauchst. Dass es mehr gibt, als jetzt eine krasse Jacke anzuziehen oder was auch immer. Und das tut mir sehr gut, da irgendwie, mir macht es einfach Spaß, Leuten ein bisschen Kraft zu geben, weil ich selber auch durch Musik wahnsinnig viel bekommen habe in meiner Jugend so. Und das ist für mich sehr wichtig, dass die Leute wieder verstehen oder zumindest die, den ich es erzählen kann, so dass Rap mehr ist als nur eine Anhörmucke oder nur eine Attitüdenmucke oder Image-Mucke, sondern echt was ist, was einem sehr viel geben kann und wo man auch sehr viel mit rausgeben kann, wenn man es selber macht. Ihr habt auf eurem Track, ich glaube es ist auf dem Album, ich glaube es ist der zweite Track, wo ich es selber vorstellt. Wann hast du das erste Mal die Strophe über dich gehört und wie hat sie dir gefallen? Wann habe ich die das erste Mal gehört? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die das erste Mal gehört habe, aber es trifft dann alles so genau zu, wie sie sagen. Wobei manche Sachen jetzt halt mittlerweile schon einfach nicht mehr zutreffen, kiffen. Also das zum Beispiel zählt nicht mehr, aber sonst ist alles einfach so wahr und es ist einfach nur lustig, das anzuhören. Also ich mache denen da keinen Vorwurf, weil ich meine, ja, das ist einfach geil. In dem Track sagen sie dann auch über dich, dass du irgendwie Automechaniker bist oder so. Hast du da einen Job oder also hast du da einen kulanten Chef, der dich für die Tours freistellt? Beides. Ich arbeite halt bei Neumann Bus GmbH, das ist halt MAN und da meine Meister sind halt so offen und sagen halt, ja, wenn du halt Tour gehst, dann geh halt. Und, aber ich muss halt schon Urlaub und Gleitzeit so und dafür nehmen. So. Also ich kann nicht einfach da wegbleiben. Aber die sind da sehr kulant, das ist schon richtig. So, ich hoffe, ihr seid auch noch dran und bleibt nicht weg von uns. Ihr seid bei Coast to Coast. Und für alle, die jetzt noch das interessiert hat und die noch mehr wissen wollen, die noch wissenshungrig sind, unter coastradio.de könnt ihr euch eine viel längere Version dieses Interviews anhören. Da erfahrt ihr dann auch noch, warum sie 4:1 heißen, warum Reg Reckless nicht mehr auflegen will als DJ und der Rest aber schon und was sie mit dem Film Whole Train zu tun haben. Genau, uns bleibt jetzt noch ein abschließendes Lied von 4:1 und zwar habe ich mich entschieden, nichts von ihrem Album zu nehmen, sondern etwas, was wahrscheinlich nicht jeder kennt, und zwar von der Wax Solutionists LP Plastic People, den Track Face Off. Und Roger Reckless hat euch auch noch was zu sagen. Yeah, das ist Roger Reckless. Ihr checkt Coast to Coast Radio. Checkt mein neues Album am 1. Dezember von zu Hause aus auf 58 Beats. 4:1 ist im Haus, München. Yeah. Ihr fragt, warum ich mich mit anderen zum Rappen verletzt hab. Ich hasse diesen Satz. Hier hast du 4 Bars für dein Scratch. Ich will mich selber representen und clash dann mit den MCs, weil scratchen kann ich schon gut, aber bitte nicht so endlich. Also rap ich als Sprachrohr für alle DJs, die im Schatten stehen, die dann den MCs die fetten Beats auf Platten geben. Was aber keiner bemerkt, hier ist ein Zeiter am Werk, aber die Menge schreit sogar bei denen, die man zum Weiter erklärt. Ich hätte schon früher rappen sollen, das hat einen Vorteil. Du trägst die Platten, Bandscheibenvorfall. Ist mir auch nicht wichtig, dass ein MC bekannter ist, doch nerven den die Typen nicht mit. Spiel doch was anderes und keine Schulden mehr bei einem Plattendealer. Nie mehr Tim Taylor, nur noch Bob Wheeler. Und dass ich nicht mehr scratchen kann, ich wein keine Träne. Vergessen sind vergessene Slipmats und Systeme. Außerdem hat man als DJ Glück, wenn einer von 10 zuhört. Und der eine findet dich scheiße, weil er denkt, der scratcht wie Q-Bird. Aber zeigen kann das nicht, weil er grad nicht cutten kann. Und sowieso sind alle DJ Crews ein Haufen Affenbanden. Doch jetzt kann ich rappen und auch wenn meine Styles nicht fit sind, gibt's nach den Shows immer mindestens eine, die mich mitnimmt. Aber darum geht es nicht, doch ihr versteht es nicht. Was, ihr wollt zack Geld fürs Auflegen. Respekt, Jungs, darum dreht es sich. Nach der Show schieb ich die Kohle ein, du kriegst 10%. Wer mich kennt, weiß, ich hör dilated nur wegen Evidence. Wenn du ein Mädchen bist, sei sicher, ich verwöhn dich. Minute ist auf Englisch wie Minute auf Französisch. Als DJ taten mir zu viele Leute einfach leid. Ich meine die Sorte, die dich nervt. Hey, gibt's danach noch Open Mic? Ich weiß nur einen, der es schaffen kann, mich jetzt noch zu retten. Check das Video, Scratchcon, Szene DJ Aladdin. Jetzt wieder los, ich hab die Meinung geändert. Und sag zu MCs, küss mir mein shiny ass wie Fender. Denn da ist diese Sache, die uns alle umgibt. Ich meine nicht Gott, nee, ich meine in diesem Falle Musik. Und wer macht es besser und interessanter als ein DJ? Kauft euch Mixtapes über Ebay, Fork 16-Bit und Replay. Wenn jeder MC sagen würde, mit 70 Samples wird die Platte Fender World to Grab Warner. We still be stuck on Bobble. Ich mach viele Sachen gut, nur deshalb könnt ihr mich nicht leiden. Ohne mindestens 3 Joints könnt ihr nicht 2 Zeilen schreiben. Mich langweilt, wie ich rap, hör mir lieber beim Scratchen zu. Und da erledigt, kauf ich nur wegen DJ Babu. Ich weiß jetzt, wie das läuft, okay, hab's kapiert. Unsere DJ-Show war fett, doch keinen hat's interessiert. Deshalb rap ich als Minute nur für die Waxos. Da weiß ich, sind die Cards fetter als jeder Rap-Flow. Außerdem kommen bei MCs immer 9 von 10 Dorf. Der DM nach der Show noch entlang irgendetwas vorrappen. Und wenn man sagt, man muss gehen, fehlt der gesunde Menschenverstand. Es wird gesagt, man ist wack und nennt arrogant. Deshalb umgebe ich mich mit Waxos, Mixern und Platten. Und hör Sprüche von Spacken wie: hör endlich auf zu cutten. Doch ich flex Wax auf Tech-Dax, bin DJs von den Setzwerk. Ich hab hiermit nur angefangen, weil heute jeder Debra. Ich scratch lieber tagelang und sammle die Beweise. Was? Mikro ist zu leise. Ich muss auch nicht viel sagen, sondern lass die Hände sprechen. Und brauch nicht böse schauen. Ich kann im Schatten lächeln. Schreit nur make money money. Ich geb's lieber aus. Die Wohnung ist so voll, da kommt man schwer rein, noch schwerer raus. Doch ich muss jetzt gehen, mein echter Job ist nicht hier. Bin weder DJ noch MC, I'm the pimp of the year. Wack raps, better recognize. Got a lot to say, but they just can't rhyme. You ain't rock and roll, what you rockin' for? Y'all MC ain't hot. For the clowns, for pussy rappers. I'll take your hype, man, and beat him with the mic stand. Wanna battle wannabes, playing humble bumblebees. In other words, you lose. Fuck these MCs. So, für unsere ganz treuen Zuhörer, die selbst heute, wo die ARD das deutsche Sommermärchen zeigt, hier am Radio dabei sind, gibt es jetzt eine Belohnung. Und zwar verlosen wir jetzt etwas, was es so noch nicht gab und auch nicht wieder geben wird. Und zwar eines von 20 Coast-to-Coast-T-Shirts. Und zwar sind das, naja, qualitativ hochwertige, schöne, schwere Hemden halt. T-Shirts und vorne drauf gedruckt im qualitativ hochwertigen Siebdruckverfahren ist da eine Zeichnung, die ein Künstler für uns angefertigt hat, der heißt Phono. Könnt auch mehr von seiner Kunst checken unter www.phonographie.de. Ja, sehr schönes Ding. Okay, ihr könnt wählen zwischen XL, L, M oder Ladies M und Ladies S. Wir empfehlen natürlich hier für alle richtigen Hopper die XXL. XL. XL? Oder haben wir in X zu wenig bestellt? Naja, was soll's. Okay, wenn ihr das Shirt haben wollt, dann ruft an unter der 04921 915576. Aber bitte ruft erst an, während das nächste Stück Musik läuft. Und zwar ruft ihr an unter der 04921 915576. Ja, yeah, und ihr ruft dann hier an, ne? Wenn ein neues Stück, oh, doch so neu ist es gar nicht. Auf jeden Fall ist gerade das zweite Album vom Wiener Produzenten Stereotyp erschienen. Ist auf jeden Fall um einiges souliger als das erste Album. Zumindest sage ich das mal so hier, mit meiner subjektiven Meinung dazu halt. Auf jeden Fall alle Stücke mit Vokalisten drüber, sehr viele Frauen. Die Sandra Kurzweil ist da zum Beispiel dabei. Interessant ist auch, dass zum Beispiel ein Rapper vom Wu-Tang Clan mit dabei ist, Capadonna, außerdem RQM und der Hubert Tubbs natürlich, der auch schon auf dem ersten Album sehr schöne, soulige Stücke gesungen hat. Und ja, das Stück, was wir uns jetzt anhören, das gibt es schon ein bisschen länger. Ich habe da, glaube ich, vor 2 Jahren schon die Maxi von gekauft. Das heißt Nothing But Love. Und im ersten Moment dachte ich, ey, das ist ja eigentlich doch nur so ein bounziger Club-Tune hier mit irgendwelchen Vocals drauf, lächerlich. Aber wenn man dann hinhört und die Vocals versteht, dann versteht man, dass der ein Liebeslied an die Mutter Erde geschrieben hat. Und zwar Stereotyp zusammen mit RQM. Wahrscheinlich RQM, ja. Nothing But Love. Down window panes, this rain in the summer, beach whales on beacon streets. Got this message from a hummingbird lady. The earth, she been hurt lately. The letter red helped me, they sticking needles in, leaving track marks like lifelong use of heroin, numbing my beautiful skin. And I had nothing but love for them. Come on, beautiful skin. And I had nothing but love for them. Come on, had nothing but love for them. And I had nothing but love for them. Come on. Yeah, uh-huh. Oh well. Yeah, yeah. Go like this. Listen. Mama Earth, boo baby, it'll be okay. We started mass suicides today. The rest of them, they going out of space. High off of that paper chase. Losing gravity, living a plastic reality. Example, plastic computer case paid with plastic by plastic people. Designing a plastic future to support a plastic ego. And they ain't evil, they just ignorant. Born into a plastic lifestyle to live negligent. They don't know about the herbs, the jazz of the birds, the baseline, the ocean coastlines with lime sunset. Sunset. We'll bring it back though. Yeah, see, had nothing but love for them. Come on. And I had nothing but love for them. Come on. Had nothing but love for them. Come on. Had nothing but love for them. If I had a real love in my life, it'd be you. Round the sun, spinning this pearl blues. Mama Earth, you sexy you. You made me through nature, all loving. You and Pop Sun is really something. I mean, really something. Something, something. You know what I'm talking about? That's something, something. Had nothing but love for them. Come on. And I had nothing but love for them. Come on. Had nothing but love for them. Had nothing but love for them. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo King, astonishing. I'm dramatic to the ear. Television tells lies to your vision, so beware of the trick. Knowledge set forth to fool the mind. If you're dumb, you're lost. If you're wise, you will find that poison is a devil substance made for scratch. Cause one rotten apple destroys the whole batch. You scratch, I throw jabs to your jaw so quick. You get bashed in the head with a stone-faced brick. Went thick like molasses, deeper than the earth's mantle. Roy, you take over stamping. impede, trample those who force teach, tell lies to the youth. I branch out, my roots run deep, here's proof. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, mon fil de baston. Et je frappais un coup de pied dans la table, tout volé, envelimé par la négativité. Tant d'échecs, tant de défaites, on forgeait le mordant pour encaisser les coups de ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, dit des trucs vrais et été épisté. J'ai insisté et le groupe Ayama a existé. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière, de l'attention ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables faces de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais, j'y retournais. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I'm blowing niggas out the frame, now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Krueger. Blow, blow. Two slugs for my Ruger and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts. Dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates and troop to see my nigga, the jizzer who had my bulletproof. Vest for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist. But still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace. Get it straight. Yo, I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. La route vers le but fixé est longue et périlleuse, souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation, de rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée, droit sur la cible, ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait, tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils, tant pis pour les autres. Si la médisance est leur hobby favori, je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses. En attendant que tout se fasse, j'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller. Aïe, un sehr schönes Stück, La Saga. Vom I Am Album L'École du Micro d'Argent, also die Schule des silbernen Mikrofons. Argent heißt außer Silbern auch noch Geld, also vielleicht heißt es auch die Schule des Mikrofons, des Geldes, naja. Des silbernen Mikrofons klingt schöner, hä? Also übersetzen wir das mal. Ein klasse Album von I Am. Gibt's auch ein klasse Video zu dem Tune, den wir gerade gehört haben. Waren einige Leute vom Wu-Tang Clan dabei und die Stimmung passt. Und die Stimmung ist gerade so, dass wir am Ende der Sendung angelangt sind. Ey, das hat nichts mit der Stimmung zu tun. Das hängt an der Uhr hier. Du musst halt irgendeinen Übergang finden. Ja, tight. Nächste Sendung haben wir was ganz Tolles für euch. Und zwar Hans Platzkuma, Expedition, eine Lesung mit Musik. Seid gespannt, was euch da erwartet. Da erwartet euch einiges. Also das ist auf jeden Fall zum Zuhören. Wahrscheinlich auch zum Mittapen, ne? Ja, das ist so, kann man sich auf jeden Fall zurücklehnen an die Couch und dann genießen. Vielleicht erzählen wir noch kurz, der Hans Platzkuma ist selbst Musiker seit bestimmt über einem Jahrzehnt und hat jetzt ein Buch veröffentlicht. Länger, glaube ich. Ja, länger. Naja. Well, ihr hört uns wieder in 14 Tagen. 6 plus 14 macht 20. 20. Dezember, 21.05 Uhr auf Radio Ostfriesland. Das waren für euch Adrian Barne und Franz Hahnemann, Coast to Coast. Zur Verabschiedung gibt es, wie am Anfang versprochen, noch ein schönes Stück deutscher Drum and Bass. Das Leipziger Alpha Cut Label hat seine inzwischen fünfte Release auf den Markt geworfen. Wie immer strikt limitiert. 555 Stück steht hier. Wahrscheinlich sind es insgesamt 600, ein paar Promos. Auf jeden Fall schön, alle handnummeriert. Sehr schöne Cover und liegt auch immer ein A5-Zettel dabei mit sehr kleiner Schrift bedruckt und eine ganze Menge Info zum Label und zu den Künstlern. Ja, auf der AlphaCut 005 auf der A-Seite ist ein Stück von den Society Suckers zusammen mit MZ, der MZE, weiß ich auch nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein raviger Party-Tune. Wir hören uns wieder mal die B-Seite an hier. Auf der B-Seite findet sich zum einen Psycom, Down the Drain heißt das Stück, sehr, sehr schönes Stück. Und wir hören das Stück No Loop von Iaka. Und das ist ein Hamburger, der unter anderem auch das Label Plane Productions betreibt. Yes, damit sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss.